Okay, dann können wir anfangen. Ja, findest du. Ich bin ein bisschen eingerufen. Wir sind schon wieder am Tisch gewackelt und mein Tablet hat gedacht, es wäre andersrum jetzt. Also von der Neigung her. Ich muss das anders machen. Ich muss dir was drunter legen. So. Sonst kommst du gegen den Tisch und das Tablet... Wahrscheinlich ist die Wohnung schief. Meine Wohnung ist schief. Ich bin ein verrücktes Haus, weißt du? Wenn du da oben Wasser hinschüttest, dann läuft das die Wand hoch. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor jetzt hier angefangen wird? Weil ich konnte so ein bisschen eingerufen vielleicht. Ja. Ich dachte, du fängst mal mit eingrufen und ich groove dann. Groove doch schon. Ich groove dann nach. Ich hab die Groove. I'm Groove. Du bist voll groovy. Yeah. Groovy, funky. So dann der Jota. Jetzt wird's groovy. Bei Kinderstunde, der Podcast von Nerd Nerd Nerd. Und ich bin Tobias und ich bin auch nicht alleine, weil hier ist noch jemand. Ich bin auch noch da. Ich bin Steffen und das üben wir nochmal. Aber wir lassen das mal so, das war für den Anfang schon nicht schlecht. Herzlich willkommen bei der Kinderstunde. Mein Name ist Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn heim ist Tobias. Tobias, richtig. So, so geht das. Und das machen wir beim nächsten Mal dann nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann schleift sich das ein. Ja, ich bin der Kinderstunde-Zombie. Aber du hast gesagt, ich soll dich im Podcast nicht imitieren, deswegen wollte ich das nicht machen wie du. Manchmal ist Sachen zu machen wie ich nicht schlecht. Aber oft. Aber manchmal, ja. Feedback haben wir von der letzten Sendung leider keines bekommen. Wir machen wieder mal alles richtig, wie bei all unseren Podcasts offensichtlich. Ist ja auch nicht so schlimm. Wollen wir gleich direkt einsteigen? Oder hast du noch irgendwie ein Thema vom letzten Mal? Noch ja, irgendwas? Ich dachte, es kommt Smalltalk. Smalltalk? Was ist das Smalltalk halt? Ja, dann Tobias, wie geht es dir? Wir haben uns noch gar nicht. Du bist auch erst 20 Minuten hier, ne? Ja. Mir geht es ganz gut. Und dir, Steffen? Ja. Ein bisschen erkältet bin ich. Ja, ich krieg langsam Heuschnupfen. Ach so. Auf einem Zettel steht Smalltalk, sagt er. Professionell. Auf einem Zettel steht Smalltalk. Wir müssen jetzt erst noch Smalltalk machen, bevor wir mit der Sendung anfangen, ja? So. Smalltalk. Ja, wenn ich den Puff hier führe oder anfange, dann muss ich auch hier. Ja, dann sprich doch mal ein Thema an, Smalltalk. Hast du letztes Fernsehen geguckt? Ja, ich vor allem. Wie war Dexter? Dexter, die zweite Staffel? Ja. Ja, war ziemlich episch. Das kann ich mir vorstellen, ich habe die auch gesehen und bin jetzt bei Staffel 5 und ich komme irgendwie nicht weiter. Das ist ein Kindersendungspodcast, der gar nicht über solche Sendungen geht, egal. Dann ist das halt ab sofort Dexters Labor gewesen. Ah, mein bestes Labor! With my secret machine! Nein, das ist wohl eine andere Serie. Ja. Gut. Bevor das hier noch ausartet. Und das artet es gerade. Möchtest du nicht mit deinem Thema anfangen? Ach, ich bin am Anfang heute. Ja, hab mir doch vorher abgemacht. Richtig, stimmt. Ja, ich habe beim letzten Mal das Jahr 1989 gezogen. Und da habe ich mir aus dem Jahr 1989 die Serie ausgesucht: Garfield und seine Freunde. Und nun, meine Damen und Herren, Garfield und seine Freunde. Wer Freunde hat, der hat keine Sorgen, ein Freund hat sie dir vom Hals. Wer Freunde hat, wird nie in die Luft gehen, ich wohne mit Anlass, hier denn voll. Sie richten dich wieder auf und zerreißen dich die Wut, sie nehmen sie Kauf, wenn es nicht anders geht, kommen sie dir eins vor. Freunden öffnest du gern Herz und Seele, wenn du kurz vor dem Ausflippen bist. Trägst du auf die ganze Welt auf den Schultern? Machen sie, dass du alles vergisst. Immer bereit, dir zu helfen. Sie sind immer und überall da. Dreh mit dir manches Ding, sind nur ab und zu leer. Was sie tun, sie tun für dich, ist oft noch fürchterlich. Ihr habt das verwechselt. Ich bin echt und ihr seid gezeichnet. Und zwar... Ja, Garfield und seine Freunde, da geht's, wie man vielleicht schon erkennen kann, um die Figur Garfield. Ja, würde mich wundern, aber vielleicht gibt es auf diesem Planeten jemanden, der nicht weiß, wer Garfield ist. Garfield ist eine Zeitungs-Comic-Serie, die seit den späten 70er Jahren gestartet worden ist. Dort geht es um eine kleine, verfressene Tigerkatze, die von ihrem Herrchen, oder von ihrem Besitzer John Arbuckle immer gefüttert werden möchte. John Arbuckle ist Comiczeichner, was auch so ein bisschen autobiografisch ist, weil der Originalerfinder Jim Davis ja natürlich auch Comiczeichner ist, weil sonst hätte er ja Garfield nicht gezeichnet. Das klingt irgendwie logisch. Ja. Ne? Und über die Jahre hat man dann, also gerade in den 80er Jahren, verstärkt TV-Specials produziert. Es gibt eins über Halloween, dann eins, da gehen sie campen. Das andere ist dann, ich glaube, Weihnachten oder Thanksgiving. Ich komme mit einmal durcheinander. Und diese Holiday-Specials, die liefen sehr, sehr erfolgreich im amerikanischen Fernsehen. Und dann hat man dann irgendwann Ende der 80er Jahre beschlossen, eine ganze TV-Serie davon zu machen. Das ist eben Garfield and Friends. In Deutschland lief die Serie zum ersten Mal am 24. Dezember, also genau an Weihnachten, ziemlich genau, also Heiligabend, 1989 auf Sat.1. Es gibt 7 Staffeln mit insgesamt 121 Folgen. Das ist eine ganze Menge. Besonders wenn man bedenkt, dass die Serie immer in sogenannte Segmente aufgeteilt ist. Also mal 2 kurze Episoden mit Garfield und in der Mitte dann immer Orson's Farm. Also U.S. Acres hieß die Comicserie, die hat Jim Davis gemacht. Da geht es um das Schwein Orson und seine tierischen Kumpanen, also ein Hahn namens Roy und noch ein komme ich aber gleich nochmal zu, die Charaktere auf Orson's Farm heißen. Vielleicht nochmal erwähnenswert wäre, der Original-Synchronsprecher von Garfield ist eben Lorenzo Music. Das ist also ein ganz, ganz, somit einer meiner Lieblings-Zeichentrickstimmen. Leider 2001 schon verstorben. Der hat unter anderem auch Tummy bei den Gummibären gesprochen. Den dicken, genau. Die Gummibärenbande. Die Gummibärenbande, genau. Und die deutsche Stimme von Garfield ist eigentlich auch sehr bekannt, weil die Serie eben auch, glaube ich, bis 95 lief oder sowas, war dann Andreas Mannkopf. Ist mir jetzt nicht so ein Begriff, aber die Stimme kennt man eigentlich schon. Im Amerikanischen ebenso beteiligt war Fred Welker, der oder spricht eigentlich immer noch bis heute immer so kleine Rollen. Hat glaube ich, damals auch Optimus Prime gesprochen oder so. Irgendwie sowas. Kleine Rollen Optimus Prime. Ja, so kleine Optimus Prime. Aber der hat alles gesprochen. Der war überall irgendwie dabei. Das war so die Stimme, wenn man mal einen Synchronsprecher brauchte, hat man eben Fred Welker angesprochen. Die Musik habt ihr eben schon gehört, das Intro. Und dann gab es am Ende des Intros immer noch so einen kleinen Gag. Das war dann Garfield im Logo. Und sagte dann immer so Sachen wie, ja, ihr habt das falsch verstanden. Ich bin real und ihr seid erfunden oder irgendwie sowas. Oder ich habe schon in die Zeitung geguckt und es läuft gerade nichts Besseres. Oder hier gibt es keine Roboter und kleinen blauen Leute oder irgendwie sowas. Und also da hat Garfield schon angefangen, eben mit dem Zuschauer zu sprechen. Das war auch Teil der Serie. Und Garfield hat die ganze Zeit gesprochen, aber eigentlich eher mit sich selber oder mit dem Zuschauer. Hat dabei aber genau wie in den Comics den Mund nicht bewegt. Also das war auch hier wirklich zu sehen. Das war eher so eine Art innerer Monolog. Er hat auch ganz oft mit John gesprochen. Und John hat ihm auch geantwortet. Es wird aber jetzt nicht ganz klar, ob die beiden sich wirklich unterhalten oder ob John einfach nur auf ihn reagiert. Also, dass Garfield in der Lage ist, John zu verstehen, das ist klar. Aber ob John auch wirklich in der Lage ist, zu verstehen, was Garfield sagt, ist einfach fraglich. Aber das ist auch so ein Zwiespalt, der in den Comics immer wieder rüberkommt. Genau, wie gesagt, es gab 3 Segmente in so einer Folge. Die waren immer so circa 6 bis 8 Minuten lang. Erst eben ein Garfield. Ganz zu Anfang immer so ein sogenannter Quickie, also da waren immer so Quickies drin. Die haben in der Regel basiert auf den Sonntagsseiten, das sind diese ganz großen Seiten, die es dann eben sonntags gab, die waren meistens auch in Farbe dann. Und auf diesen Sonntagsseiten basierten dann die Quickies. Dann gab es eben das Titellied, dann gab es den ersten Garfield-Cartoon, der so 6 bis 8 Minuten ging. Dann gab es dann so ein Orson's Farm Quickie, auch ein ganz kurzer Gag, meistens auf einem einzelnen Streifen basiert. Und dann halt eine ganze Orson's Farm Folge. Orson's Farm war, also die Comics kenne ich selber nicht. Orson's Farm sind halt so diese anthropomorphen Farmtiere, die lesen Zeitungen und fahren Auto oder machen sonst irgendwelchen Quatsch. Gibt's halt auch ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, sehr viele total wahnsinnige Charaktere irgendwie. Irgendwie den Hahn Roy, dann das Schwein Orson eben, der ist so ein bisschen der Anführer. Dann Booker und Sheldon. Booker ist so ein kleines Küken. Der ist ein bisschen wild. Sheldon ist der kleine Bruder in dem Ei, der noch nicht ganz ausgeschlüpft ist. Und der wohnt in dem Ei. Also der macht sich da auch Popcorn drin, kocht und hängt Poster auf und keine Ahnung. Und der macht da immer irgendwelchen Scheiß. Das ist halt super, diese Fallhöhe einfach mit diesem Charakter. Da wird immer total cool mitgespielt. Da ist immer so die Mikrowelle ping machen oder irgendwie sowas, weil er da am Kochen ist oder so. Genau, und dann gibt's irgendwie noch noch die Cousins oder die großen Brüder von Orison, das ist so eine Schweinebande halt. Was noch ganz interessant ist, ist eben Wade. Das ist so eine ängstliche Ente. Und jetzt so ein Schwimmreifen um, auch mit so einem Entenkopf. Und der Schwimmreifen hat immer genau den gleichen Gesichtsausdruck wie Wade selber. Also wenn Wade ängstlich ist und ein panisches Gesicht macht, macht der Schwimmreifen eben genau das gleiche. Das ist total faszinierend. Das sind so die Orson's Farm-Dinger. Was da noch besonders ist, ist, dass da auch immer wieder gesungen wird. Also eine der Figuren, die singt dann immer noch irgendwas. Da gibt's dann so eine Musical-Nummer in Anführungszeichen. Da gibt's auch dieses großartige Gravity-Song. Ich wollte sagen, Gravity, das ist die ganze Zeit im Kopf. Gravity, ne? Also wo dann mit der Schwerkraft irgendwas machen. Gravity. Genau, und dann geht's eigentlich weiter und da kommt nochmal so ein Quickie mit Garfield nochmal und dann nochmal ein Garfield-Cartoon. Es ist von der Dynamik her nicht so wie die Garfield-Cartoons. Die Garfield-Cartoons sind immer relativ ruhig, meistens nur ein Dialog, meistens auch nur ein Monolog von John und Garfield reagiert da irgendwie drauf. Also die Zeitungscomics sind viel ruhiger als die Serie. Die Serie ist wahnsinnig aktiv, also da passiert richtig viel. Garfield rennt rum, macht irgendwelchen Blödsinn, macht Sachen kaputt, kauft auf Johns Kosten irgendwie im Teleshopping irgendwas. Die Dynamik ist also sehr wild, fast schon wie so ein Bugs Bunny Cartoon. Also da explodiert auch andauernd was und er und der Hund Odie, den habe ich noch gar nicht erwähnt, den Hund Odie eben, die streiten sich halt auch oft. Es ist irgendwie so, es hat eine ganz andere Dynamik und das kommt einfach daher, weil hauptsächlich verantwortlich für die Serie war eben Mark Evanier. Mark Evanier ist ein amerikanischer Autor. Mir besonders im Gedächtnis geblieben als Protégé von Jack Kirby, mit einem meiner Lieblingsautoren und Zeichner. Der ist damals so ein bisschen von Jack Kirby unter die Fittiche genommen worden. Hat dann später auch mit Sergio Aragones Comics gemacht und ist dann ins Fernsehen gegangen. Mark Evanier hat ich glaube, zwei Drittel oder wenn nicht sogar drei Viertel oder sowas dieser Serie dann auch wirklich verantwortungsmäßig übernommen und hat dann eben die Garfield-Serie dann auch so als Showrunner, sagt man heute, glaube ich, dann eben geleitet und was gibt's hier noch? Genau. Und das merkt man halt einfach auch die Dynamik, die er da reinbringt. Mark Evanier schreibt bis heute die Comics, also bei Boom erscheinen die Comics noch und die sind auch bis heute noch von Mark Evanier geschrieben. Genau, was kann man denn noch über die Serie sagen? Es gab noch zwei Kinofilme von Garfield, also Realfilme tatsächlich, wo Garfield computeranimiert ist als einzige Person und da genauso so diesen inneren Monolog hat wie in den Cartoons. Da war die deutsche Stimme zunächst Thomas Gottschalk im ersten Teil und ich glaube im zweiten Teil. Thomas Gottschalk war, glaube ich, im ersten Film die Garfield-Stimme und im zweiten war es Oliver Kalkofe. Das passt vielleicht besser. War es auch andersrum, ich weiß es nicht. Oliver Kalkofe passt besser. Oliver Kalkofe könnte besser passen, aber ich meine, im ersten Teil wäre es tatsächlich Thomas Gottschalk gewesen. Nicht der erste Film, den Thomas Gottschalk gesprochen hat. Der hat einen ganz ähnlichen Film, wo der Hauptcharakter auch mit sich selber spricht, auch schon mal die Stimme gemacht, nämlich guck mal, wer da spricht. Kennst du das noch mit dem Baby? Wo man den ganzen Film aus der Sicht des Babys sieht und das Baby redet immer mit sich selber und macht irgendwas mit John Travolta. Kennst du nicht mehr? Gut, nichts verpasst. Guck mal, hör mal, wer da hämmert. Das ist ein bisschen was anderes. Genau, im Originalton ist es Bill Murray, was ein ganz lustiger Zufall ist, weil Bill Murray hat ja bei den Ghostbusters mitgespielt und in der Zeichentrickserie zu den Ghostbusters, also in Real Ghostbusters, wurde die Rolle von Bill Murray, also Peter Venkman, von Lorenzo Music gesprochen. Was irgendwie ein ziemlicher, ziemlicher Zirkelbezug war, genau. Ja, weiß ich nicht, Merchandise zu der Serie. Es gab damals eben auch diese Garfields, die man sich in die Fenster packen kann. Es gibt alles von Garfield, T-Shirts und Spielzeug, Comics sowieso. Ich habe auch ein paar Comics hier im Schrank stehen. Mhm. Weil die Figur kommt ja aus den Comics. Gibt aber auch extra Garfield and Friends Comics, davon abgesehen. Wie gesagt, Garfield ist ein riesengroßes Franchise, da aufzuzählen, was es an Merchandise nicht gibt, würde länger dauern. Würde weniger lang dauern, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, passiert. Richtig, so, ja, das ist eigentlich so im Groben und Ganzen das. Auf DVD veröffentlicht wurde die Serie auch. In Deutschland sind bloß, ich glaube, so 24 Folgen auf DVD rausgekommen. Also drei DVDs mit jeweils 8 Folgen. Mehr gibt's nicht. In den USA ist die komplette Serie 5 DVDs. In Europa, ich weiß nicht, warum in Europa das nicht zu bekommen ist, keine Ahnung. Dazu habe ich aber auch noch die DVD mit den Fernsehspecials. Die steht irgendwo da. Keine Ahnung. Du hast da, wo du es bestellt. Da ist Garfield, genau. Und ich habe auch die DVD mit den Fernseh-Specials, also diese Halloween und Camping und Weihnachtsgeschichte, eben die habe ich auch. Die gibt's im Deutschen auch, aber wie gesagt, von der Serie eben nur 3 Volumes, also 3 Einzel-DVDs, mehr gibt's da nicht. Und ich glaube, die dritte fehlt mir sogar noch. Die haben wir noch nicht auftreiben können. Finde ich ein bisschen wenig, weil wie gesagt, 121 Folgen und davon gibt's gerade mal 20% auf DVD. Das ist extrem wenig, leider. Ja. Das ist eine Serie, die habe ich als Kind unheimlich gerne geguckt. Ich mag Garfield total. Meine Mutter fand Garfield immer scheiße. Da kann ich mich daran erinnern. Die fand Garfield immer unnötig boshaft. Also sie fand Garfield wirklich gemein. Und ich kann das auch verstehen, weil Garfield so diesen total sarkastischen, zynischen, misanthropischen, also menschenhassenden Ton drauf hat. Es gibt so eine Folge, da wird er immer von diesem Clown Binky attackiert, weil Binky meint, Garfield hätte Geburtstag. Dabei ist es die Nachbarin, die Geburtstag hat. Und Binky will immer wieder in das Haus rein und, also Binky ist auch ein Nebencharakter, davon abgesehen, will immer wieder in das Haus rein und will immer wieder singen. Und Garfield fängt einfach irgendwann an, sich zu wehren und sagt dann irgendwann so zum Zuschauer, ja, Leute, die sowas machen, gehören auf die Straße gezerrt und erschossen. Und das ist halt genau der Ton, den diese Serie immer wieder hat. Streitet sich mit Odie, tritt Odie vom Tisch, also auch die Sachen, die in den Comics passieren. Das ist ganz typisch für die Sendung. Das hat er ja auch in den Realfilmen gemacht. Immer wenn der irgendwo hinkam, hat er den weggeschubst, weggetreten. Ja, eben. Die Realfilme habe ich nie gesehen. Ich wohl beide. Und der erste war auch einiges besser, aber beim zweiten ging es nicht mehr so viel um Garfield, weil dann war es irgendwie so, dass irgendwie die Katze vom Präsidenten. Die haben doch getauscht, ne? Ja, oder? Ja, genau. Wurden die vertauscht. Das ist, 1000 Filme gab es schon, so, wo die vertauscht wurden. Ja. Hatten selber sogar von Mickey Mouse, dass Mickey Mouse einmal Bettler war und einmal so ein, ja, Prinz. Ja, das ist ein ganz altes Motiv, der Prinz und der Bettelknabe. Ja. Ja, das ist alles Märchen. So unnötig. Also der erste Teil hat mir auch einiges mehr Spaß gemacht. Ich habe keinen davon gesehen, ich bin auch nicht böse drum. Weil ich die Ankündigung gesehen habe, Garfield in Real und er ist die einzige Figur, die irgendwie computeranimiert ist, fand ich ein bisschen schief. Deswegen hatte ich übrigens auch Angst, als ich gesehen habe, dass Azrael in den Schlumpffilmen dabei ist. Da haben sie es aber hingekriegt. Also ich weiß auch nicht, Azrael war wirklich die Fallhöhe für diese Schlumpf-Neuverfilmung, Realverfilmung. Und da haben sie Azrael hingekriegt. Ne? Wenn nicht nur den, die haben dem auch. Ja. Verdammt. Neil Patrick Harris, den haben sie auch. Den haben sie aber nicht computeranimiert. Ah, nee. War Azrael computeranimiert? Azrael war computeranimiert. Oh, hast du gar nicht gemerkt. Der ganze Zeit gelacht und alles. In der Cartoon-Serie war genauso wie in der Realverfilmung. Du meinst gerade Gargamel, oder? Du guckst mich die ganze Zeit so fragend an. Feigenkleister. Ich meine die Katze. Oh. Die Katze von Gargamel. Ja, jetzt habe ich's. Das, ja, ist Azrael. Oh, sehr schlau. Richtig. Und die haben sie dann in den Realverfilmungen ja auch eine Computer animiert, um die einfach die gleiche Dynamik zu erzeugen, wie sie auch in der Cartoon-Serie hat. Weil da kugelt sich Azrael auch ja immer und lacht über Gargamel und alles. Und das haben sie, das ist das einzige wirklich funktionierende Element in diesem Schlumpf-Neufilm, ist einfach Azrael. Das ist unfassbar. Gut, ne, ich hätte auch nichts mehr. Hast du noch irgendwas zu Garfield zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich habe das halt selber öfter mal geguckt. Ja. Und das könnte mal viel Spaß dabei. Das ist eine coole Figur. Und das ist schon die zweite Figur, die wir aus unserer Nullnummer kennen. Richtig. Aus unserem Film. Wir hatten schon Alfred, hatte ich letzte Woche. Richtig. Diesmal Garfield. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir noch die restlichen Figuren kriegen. Weil wenn einer auf Bugs Bunny kommt, ja, muss man das nehmen. Das Pflichtprogramm. Die Bugs Bunny werden wir nicht reinkriegen, weil sollen wir jetzt in 50er oder 60er Jahren. Den kriegen wir hier nicht mehr rein. Ich habe bei mir die Ghostbusters noch. Habe ich bei mir noch auf der Liste stehen aus den 80ern. Ja, okay, Alvin und die Chipmunks sowieso. Ja, ich weiß nicht, ob wir haben es letztes alle Amps noch gesungen, also wir müssen. Kommt drauf an, wenn wir es ziehen. Irgendwann ziehen wir sie ja. Keine Ahnung. Will ich es tun. Es gab mehrere Staffeln, da kommt man vielleicht sogar mal drauf. Keine Ahnung, wann das. Vielleicht habe ich mich sogar dieses Mal. Egal, müssen wir mal gucken, ob wir Alvin noch. Wir machen. Schauen mal. Wir schauen mal. Ich dachte erst, du hast Pokémon. 89? Nicht wegen 89, sondern ich hatte erst gar nicht im Kopf, welche Serie, ich war bei Twitter und da hast du auch so Pokémon geschrieben. Ich so, nein, das ist nicht Pokémon. Ich habe einfach nur Musik gehört bei Twitter, bei YouTube heute einfach nur. Ja, okay, daran kannst du liegen. Ja. Und Digimon hast du gehört. Ja, Digimon ist irgendwann aus den 90ern, beides aus den 90ern irgendwann. Und Digimon muss ich gucken, weil da bin ich jetzt immer noch so ein richtiger Fanboy von. Ja. Vor allem von der ersten Staffel. Das fällt alles nicht mehr in meine Zeitspanne. In meiner aber. Ja. Jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Zaubertrolle, wunderbar, hier und da, Zaubertroll mit langem Haar und Wunschjuwelen, ja! Zaubertrolle, reibt den Stein, Wünsche können Wahrheit sein, Zaubertrolle, mein und dein, wir werden Freunde sein! Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro, nur echt mit dem Wunschjuwel. Kinder, eure Smacks! Na dann, geht's los! Mit Kellogg's Smacks fängt der Tag richtig an! weil auf man mit Geld leben kann. Ja, der Rossmann, die sind Traum, so Honig süß, man glaubt. Okay, und jetzt zurück. Morgen. Was ist heiß? Hot Wheels! Was ist cool? California Custom! Oh yeah! Im neuen Neonfarben mit tollen Surfstickern. Heiße Blitzer mit farbigem Reifen. California Custom! Oh yeah! Und jetzt geht's erst richtig los. Wahnsinn! Vollgas über die Surfspirale in den Highway. Echt heiß, echt cool. California Custom, die heißen Renner im coolen California-Style. Nur von Mattel. Unox Junior lüftet ein leckeres Geheimnis. Das hält keiner aus, ohne den magischen Hexenschmaus. Dschungelnudeln, Dschungelnudeln. Das Dino-Dinner. Oh, die Drachenbrühe. Mein Monstermahl. Oh. Das Geheimnis von Unox Junior? Jedes schmeckt am besten. Werbung Ende. Ich hatte das Jahr 1993. Und wie hatte ich Glück, dass ich eine Serie erwischt habe, die ich selber als Kind sehr viel geguckt habe und jetzt immer noch gut finde, und zwar die Dinos. Wer noch? Die startete 1991 in Amerika auf ABC. Ist ein komischer Name für ein ja? Ja. American Broadcast Channel. Ich habe nicht gedacht, dass es den Namen nicht gibt. Ist ein Disney-Sender, deswegen. Gut. Im Oktober 1993 startete die Serie Die Dinos bei uns in Deutschland im ersten. So, es gab 65 Folgen in 4 Staffeln. In Deutschland lief das immer mal wieder und zuletzt lief es dann bis zum April 2010 auf Disney XD. Aktuell auf jeden Fall so? Nee. Oh, schade. Hab ich nicht so nachguckt bei Movie Pilot. Ja, man findet sowas auf der Wunschliste immer. Da fange ich immer an und gucke dann mir meine Serie raus. Okay. Dann gehe ich immer die Jahre durch und dann die Monate. So. Die Idee zu der Serie hatte einfach so ein ganz unbedeutender Typ, Jim Henson. Also kennt kein Mensch. Kennt kein Mensch. Sesamstraße, Muppets, Turtles. Die Ninja Mutant Ninja Turtles. Er hatte halt, wie gesagt, die Idee zu der Serie. Und er ist dann verstorben und hatte seinen Sohn, ich weiß gar nicht, wie ich es noch mal im Vornamen. Brian Henson. Brian, ich habe jetzt mal Bruce, aber. Brian Henson und Bob Young hatten dann, haben es dann mit Hilfe von der Walt Disney Company dann halt zum Start der Serie geschafft. Genau. So. Ja, die Familie, die Sinclairs, ne? Was soll man da? Genau. Was soll man dazu sagen? Das hast du aber sehr ordentlich aufgeschrieben, wenn du jetzt schon deine Struktur verloren hast. Ja, ich hatte eigentlich was aufgeschrieben, das musste eigentlich. Ja, hier habe ich das hingeschrieben. Entschuldigung, ich hab's jetzt. Und noch eine Seite weiter. Ja. Also die Sinclairs, ne? Das ist, so wie die Familie Feuerstein, einfach nur eine Anspielung auf eine stereotypische US-Familie. Mhm. Jetzt kann ich weggehen. Da haben wir zum allerersten Mal den Vater. Der ist vom Beruf Baumschubser. Wer ist denn der Vater? Earl Sinclair. Earl Sneed Sinclair. Er war ein Megalosaurus. Ich finde, jeder Dinosaurier klingt einfach so richtig krass. Megalosaurus. Er ist der mächtige Megalosaurus. Ja, das sind alles. Dann haben wir noch die Mutter Fran. Ihr Beruf ist Hausfrau und Mama. Ja, das ist auch ein Beruf. Sie ist im Gegensatz zu Earl eher der ruhigere Typ. Und ist ein Allosaurus. Dann haben wir noch den Sohn Robbie, der ist 14. Es ist der älteste Sohn der Familie. Oh, ist auch der einzigste, aber es ist das älteste Kind. Das stimmt. Dann gibt ja noch das Baby. Ne? Ja, ist auch ein Junge. Er hat eher progressive Ansichten. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil die Dinos und Fortschritt, das war dann ja wohl doch kein. Also, wenn du die Serie guckst, also Robbie stellt gelegentlich also wirklich ganz intelligente Fragen. Also er sagt, einer Folge, wenn wir heute das Jahr 1.003.000 haben, warum haben wir nächstes Jahr das Jahr 1.002.000? Worauf warten wir? Solche Fragen stellt er. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ist er ein gutmütiger Mensch? Eine gutmütige Person? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein Hypsilodon. Ja. Dann gibt es noch die 12-jährige Tochter Charlene. Charlene, ja. Das ist ein typisches Teenager-Girl, ey. Ja, so ein Girlie, ne? So ja, wirklich so. Ihre hauptsächlichen Interessen sind Mode, Shopping, telefonieren, mit dem großen Bruder streiten. Genau. Hat aber, nimmt aber sonst nicht sehr viel Teil am Familienleben und ist ein Proceratops. Dann gibt es noch das Baby, das ist für mich die beste Figur. Ist es auch. Aber es gibt Konkurrenz zu der Person, komme ich aber gleich noch. Okay, was kann der dann auch kommen? Der spätere Name war dann Junior. Ja, ja. Jetzt kannst du uns mal erzählen, wie sie ihn getauft haben. Aber eigentlich ist das Baby getauft worden auf den Namen AA, ich sterbe, du Idiot. weil der Priester bei der Taufe einen Herzinfarkt bekommen hat. Und dann ist das Kind getauft worden auf den Namen AA, ich sterbe, du Idiot. Ich finde es immer noch großartig. Ja, ich habe mich eben vor der Sendung schon drüber totgelacht, jetzt eben schon wieder, ey. Oh, Oberältester. Welchen Namen soll dieses Kind hier tragen? Gib mir einen hübschen Namen. Ich bestimme, dass dieses Kind von heute an sein Leben lang den Namen... Spuck den Namen aus, wie lange muss ich noch warten? Ich sterbe, du Idiot. Ich sterbe, du Idiot, hab's aufgeschrieben. Name, ich sterbe, du Idiot. Weiter! Er ist auch sehr frech und vorlaut und sagt immer, nicht die Mama. Und haut dann den Vater immer mit einer Pfanne. Ja, zum Beispiel, aber auch mit allem, was in der Hand kommt, ist hauptsächlich eine Pfanne. Er umgeht damit aber, einen Papa zu nennen. Also dann dieses, weil Eltern streiten sich mit rum, sag mal Papa, oder sag mal Mama, oder nicht die Mama. Ja, es gibt eine Folge, da versucht Erwin das beizubringen. Und er versucht dann so, ja, sag mal Pa. Und das Baby, Pa. Sag mal Pa. Und das Baby wieder, Pa. Und dann sag mal Papa. Und dann Papa. Und dann Papa, Papa, Papa. Und er so, Friend, Friend, Friend. Er sagt es, nicht die Mama. Es ist auch ein Megalosaurus wie Earl. Genau. Jetzt komme ich zu Ethel Phillips. Das ist die Oma. Die Oma habe ich vergessen. Das ist die zweitgeilste. Oh ja, stimmt. Das ist die Mutter von Fran. Sie hasst Earl. Wie die Pest. Sie verletzt ihn mit Beleidigungen. Also sie verletzt ihn verbal und physisch. Mit ihrem Gehstock. Sie schlägt ihn mit dem Gehstock oder ihr Spitzname ist nicht Earl, sondern Fettsack. Fettbacke. Fettbacke. Fettbacke. Entschuldigung, da muss ich Fettbacke. Ja. Sie ist ein Edmontinio. Weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Alter. Alter Saurus. Oma Saurus. Ja. Dann gibt's noch Roy. Roy ist der Arbeitskollege und bester Freund von Earl. Und ist ein sehr schüchterner Typ. Was ihm komisch ist, weil er ein Tyrannosaurus Rex ist. Mhm. Roy ist aber auch ein bisschen doof, ne? Also ein bisschen. Das ist so Patrick von SpongeBob. Ja, doch. Ja. Und Roy kann sich damit nicht sein Bett machen mit Patrick, weil seine Arme sind zu kurz. Und Patrick ist noch zu doof dazu. Dann gibt's noch Basilius P. Richard. Ist ja der aggressive Chef von Earl. Richfield. Richfield, Entschuldigung. Mr. Richfield. Oh, ich fand ihn als Kind, fand ich ihn gruselig. Ich fand ihn super lustig, ich fand ihn immer großartig. Ja, guck mal, das rauskam, ne? Ich war dann noch sehr klein. Und du 93, warst du noch gar nicht geboren. Da warst du schon 20. Halt die Fresse. Ist ein Triceratops. Und dann gibt's noch eine weitere erwähnenswerte Figur zur Spike. Das ist der beste Freund von Robbie. Und auch ein sehr schlechter Einfluss auf Robbie. Genau. Ohne den ist er halt sehr nett. Und Spike zieht ihn halt so ein bisschen auf die schlechte Bahn. Genau. Das sind typische Storys aus dem Familienleben, nur halt bei den Dinos. Es geht schon ein bisschen weiter auch. Und dass das Essen aus der Tiefkühltruhe noch reden kann. Ja, immer wenn wir den Kühlschrank aufmachen, kommen so Hände da raus. So. Und die Vögel, die sie mal rausholt. Ja. Hört uns nicht! Genau. Ich hab Kinder und Haus und Kinder und Papa, Frau und Kinder oder sowas. Es gibt dann viel Zickereien zwischen den beiden pubertären Kids. Wie gesagt, Earl und Ethel haben immer Streit. Sobald sie da ist, ist nur Chaos. Mhm. Ja, wie gesagt, das Baby ist halt super, weil das ist einfach immer wieder lustig. Es sorgt immer für einen guten Slapstick und immer wieder, nicht die Mama. Und ich verbinde sehr viel mit der Serie, weil meine Mutter, ich kam auch so ein paar Minuten später als meine Mutter nach Hause, früher. Und dann, sie hat in der Bäckerei gearbeitet und habe ich es hier schon gehört, wenn sie daher kam, die Tür auf und mein Zimmer war direkt neben der Haustür. Und dann schrie sie immer, bin da, wer noch? Und ich so, niemand. Und sagt sie immer, da gibt's auch für niemanden Essen. Also dieses... Deine Mutter sieht auch ein bisschen aus wie Earl. Mama, wenn du das hörst, ich schlag ihn nach der Sendung. Falls du es nicht hörst, ich tu's nicht. Freddy macht halt viel die Hausarbeit und ist auch die fürsorgliche Mutter. Robbie und Charlene gehen auch zu Highschool. Du hast die Dinos auf Kassette. Ich hab die Dinos auf Kassette. Du bist der Held vom Erdbeerfeld. Ja. Also ich hatte wirklich nur durchweg positive Erinnerungen an die Serie, außer dass halt der Chef ganz schön gruselig war. Ja. Richfield. War immer wieder gut, wenn das Baby auftauchte. Und das lag auch daran, weil ich mochte als kleines Kind schon Dinos. Also, ich meine, glaube ich, in meinem Alltag fand man jeder junge Dinos toll. Mädchen haben mit Barbies gespielt und die Jungs wollten immer, dass die Dinos ihre Barbies fressen. In der letzten Folge der Serie beschreiben die so gesehen den Tod der Dinosaurier. Durch einen missglückten Auftrag von Treufuß wird halt die ökologische Katastrophe geschieht halt und die müssen alle Vulkane sprengen. Und so kommen die halt zur Eiszeit. Und am Ende verdient einfach Richfield sich eine goldene Nase mit dem Verkauf von Wärmedecken. Richtig. Das ist einfach dann auch der Ton der Serie ganz gut drin, so einfach ganz normale gesellschaftliche Elemente damit reinzunehmen. Auch so ganz einfache Themen wie Rassismus. Da gibt es auch immer diese Steinzeitmenschen, was halt richtige Menschen sind. Also die Dinos sind halt immer Puppen oder so Ganzkörperpuppen. Ganzkörper. Die dann miteinander agieren. Und die machen, das sind aber, wie du gerade schon sagtest, der Vergleich ist ganz gut, so wie Fred Feuerstein einfach. Zwar aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Perspektive, aber eigentlich ein Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft. Und da wird halt alles auf die Spitze getrieben, das Fernsehen, Naturkatastrophen, Krieg. Es gibt also eine Folge, da haben die also wirklich Krieg mit den Vierfüßern und den Langhälsen, glaube ich. Langhälsen heißen die da, ne? Die Nachbarin Monika, die immer reinkommt, ihren Hals durchs Fenster steigt und damit Fran redet, ist eben auch eine lange Hälse. Und dann gibt es irgendwann diesen Rassenkrieg mit den Zweifüßern und den langen Hälsen. Und Robbie muss dann eben auch in den Krieg ziehen. Das wird da thematisiert. Dann auch sowas wie Pubertät, Ehe natürlich. Drogen. In der Folge, wo dann Stacheln wachsen davon, wo richtig. Er dann an dem Spind klebt und nicht mehr wegkommt, weil die Stacheln halt im... Das sind, glaube ich, so kleine Pelztiere fressen, die da, glaube ich, irgendwie... Dann wird Robin in einer Folge wird dann Gemüsli-Dino, weil er nur noch Gemüse isst und kein Fleisch mehr. Also auch so diese Emanzipation von den Eltern wird da halt thematisiert. Manchmal auch Außerirdische oder sowas, wenn sie versuchen, sich gegenseitig so ein bisschen zu verarschen. Dann gibt's auch ein paar so Horrorfolgen. Baby wird einmal krank. Und dann sieht man so mit dem Zuckerhorn. Das ist nochmal was ganz anderes. Die Folge ist noch ganz anders. Das Baby wird einmal krank, weil Earl den Schnuller in den Kamin schmeißt oder sowas und dann wird das Baby krank und dann sieht man halt so kleine Viren im Baby selber drin. Dann gibt es diese episch gruselige Szene, wo das Baby irgendwie im Wohnzimmer sitzt und Earl sagt, was ist mit dem Baby? Und dann dreht das Baby seinen Kopf um 180 Grad nach hinten und sagt, nicht die Mama. Und ich habe mir als Kind so in die Hose geschissen. Ich hatte so Angst vor dieser Folge. Und in anderen Folgen verwandelt sich Earl in einen Baum oder sowas. Die fand ich auch sehr gruselig. Aber weil er Baumschubser ist. Ja, nee, aber das war, ich weiß nicht, aus welchem irgendwie wurde er verzaubert. Und dann wurde Earl auf einmal dieser Baum. Dann wurde auch mal thematisiert, warum das Baby der einzige Dinosaurier in der Familie ist, der pink ist und nicht grün. Ne, weil Robbie mal irgendwann sagte, ist euch mal aufgefallen, dass das Baby pink ist und nicht grün, so wie wir. Dann haben sie halt rausgefunden, dass das bei der Geburt vertauscht wurde. Ja, stimmt. Und dann gab es halt das Dino, was dann auch so ein Hemd, so ein Holzfällerhemd anhatte. Genau, und dann das andere Baby, weil voll langweilig und voll dünnhäutig und voll der Spießer, so voll das kleine jämmerliche Mini-Baby. Und haben sie dann irgendwann entschieden, ne, komm, wir wollen unsere Babys dann doch wieder zurücktauschen. Weil das ist halt einfach so, wie es muss. Und es gibt so viele tolle Folgen. Auch dann irgendwie eine Folge, wo dann ich glaube, ein Meteor bei denen ins Haus einschlägt und das Haus dann gefilmt wird und die sich selber im Fernsehen sehen und dann immer so bewegen. Ja. Und dann die Fernsehsendung selber, so mit Mario Marionette, das war dann immer der Nachrichtensprecher, der hieß Mario Marionette, keine Ahnung. Und es gab immer diese Wissenschaftssendung, wo dann der Professor mit Timmy immer irgendwas vorgeführt hat. Und dann ist am Ende immer Timmy der Kopf weggeflogen und dann hieß es, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Ja, stimmt. Das ist so eine tolle Serie. Und dann hatten die auch DNN, was eine Anspielung auf CNN ist. Richtig, so Dino Nachrichten Network hieß das, glaube ich, oder sowas. Ja, genau. Genau, und wie gesagt, Eheberatung, Paarungstanz. Wie du gerade schon angemerkt hast, ich habe die Dinos auf Kassette, also die Hörspiele zur Serie. Ich hatte mal mehr. Das ist nur noch eins davon über. Ich hatte dieses und noch eins. Das ist Folge 3 auf dem Cover. Das ist aber die erste Kassette hier drin. Das jeweils andere habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Also in Folge 3 sind das Duell und das große Heulen. Und Kassette habe ich Folge 1, der mächtige Megalosaurus und Paarungstanz. Ne, also, wie gesagt, ist eine andere Kassette drin, als sein sollte. Ja. Die Kassette habe ich nicht mehr und die andere Hülle auch nicht mehr. Keine Ahnung, das ist aus meiner Kindheit eben. Ich könnte mir die nochmal wieder nachbesorgen. Also es gibt durchaus Hörspielhändler, die sowas nochmal verkaufen. Das halt im Prinzip, was aus dem Fernsehen, im Fernsehen passierte, die Dialoge, und dann immer mit einem Erzähler, der dann zwischendurch eben immer erzählt hat, was wie dann so die Handlung weitergeht. Der Sprecher hieß, der Erzähler, das ist eine ganz bekannte Stimme, Michael Haag, so ein ganz bestimmter Erzähler, dann gab es irgendwie Björn Schaller, der hat auch viele Animes gemacht, dann Gott, Edgar Ott, auch ganz bekannte Stimme, Hans Teuscher, der Richfield gesprochen hat, die sind ja so 1:1 eben drin. Was auch ein cooler Fact ist, der Sprecher von diesem Richfield, der Synchronsprecher heißt, glaube, Bruce P. Richfield im Englischen. Also der Englische? Ja, der ist auch P. Richfield mit Nachnamen. Also vielleicht haben sie den einfach danach benannt, die Charakter. Ja. Kann ja sein. Ist ja cool, wusste ich auch noch nicht. Und meine Empfindungen heute finde ich, es ist sehr gut gealtert, es macht immer noch Spaß zu gucken. Denn, es wurde auf DVD veröffentlicht, habe ich danach geguckt. Wenn es dir Spaß geben möchte, die komplette Serie für 39,99 ist im Handel seit Dezember 2014, also echt. Gerade kurz erst rausgekommen, genau, ja. Ja. An Merchandise gibt's halt T-Shirts, Tassen, alles. Bettwäsche, alles. You name it. Also, ne? Oh, hier, Hörspielkassetten. Ja, hast du noch irgendwelche Dinge hinzuzufügen? Comics gab's davon nicht. Meine Recherche hat es nicht herausgegeben. Ich bin gerade am überlegen, ob es das nicht vielleicht mal irgendwann in einer Mickey Mouse gab, zumindest mal für eine Seite oder sowas. Irgendwas klingelt da bei mir, aber dass es jetzt wirklich definitiv wüsste, kann ich jetzt nicht sagen. Möglich, dass es keine Comics gegeben hat, obwohl es eigentlich gibt so eine Regel, wenn es existiert, gibt es auch Comics davon. Echt? Ja, eigentlich schon. Berlin Tag und Nacht. Würde mich nicht wundern. Jetzt muss Tobi gleich mal ins Internet gucken. Nee, ich befürchte, das Comic heißt Justice League. International. Berlin Tag und Nacht. Justice League Deutschland. Nein. Vielleicht gibt's davon. Nicht. Aber es ist in der Regel, wenn es irgendwie gut funktioniert im Fernsehen, dann gibt's meistens auch einen Comic davon. Also es gibt viele amerikanische Serien, von denen es auch Comics gibt. Also es ist auch sowas wie, weiß ich nicht, Castle. Friends auch, oder nicht? Friends? Friends? Keine. Friends? Ja. Friends Comics? Ja. Wie stellst du dir das denn vor? Weiß ich nicht. Ich habe eine Marktlücke entdeckt. Nein, ich habe sie entdeckt. Friends Comics. Du willst immer alles für dich entscheiden, was ich gefunden habe. Du hast nachgefragt, ob es das gibt. Ich will das vermarkten. Ich habe die Marktlücke entdeckt. Nein. Gut. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu erwähnen, die Puppen aus den Dinos, die wurden hinterher noch für einen Film weiterverwendet, nämlich T-Rex. Was ein ganz schlimmer Film ist, dass eben auch so ein Tyrannosaurus Rex als Privatdetektiv mit Whoopi Goldberg und Armin Müller-Stahl. Das ist einer der schlimmsten Filme, die jemals gedreht wurden. Auch mit diesen Puppen. Und ich glaube, die wurden auch für Fear and Loathing in Las Vegas, wurden, glaube ich, auch verwendet. Ach, in einer Szene. Da haben wir die gleichen Puppen verwendet. Einfach, damit die nicht so brach liegen. Aber wie gesagt, T-Rex ist einer der schlimmsten Filme, die jemals gemacht worden sind. Und bei Fear and Loathing in Las Vegas, da streiten sich auch die Geister. Dann folgt jetzt die Ziehung. Ich muss mal eben unsere Säckchen holen. Ich habe meinen Sack wieder nicht zugemacht. Ich habe einen Sack offen. Ich hebe meinen Sack nicht auf. Hör auf. Ich mache immer so einen. Du hast einen Arsch auf, das alles. Ich habe immer so einen ganz feinen Knoten in meinem Sack. Es hört nicht auf. Es wird einfach nicht auf, in diesem Segment diese Witze zu haben. Ich habe ein feines Knotchen in meinem Säckchen. Über Pitch Perfect, wo ich sage, ich muss euch was gestehen, ich habe Knötchen und alles so. Jetzt redet doch nicht über Pitch Perfect. Jetzt vom zweiten Teil. Ach. Von Amy. Da haben wir ja heute noch drüber geredet bei Twitter. Alle fanden den so toll. Ich auch. Ich scheine der einzige Mensch auf diesem Planeten zu sein, den Scheiße von. Also offensichtlich. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Pitch Perfect, vielleicht schon mal gesehen. Kann man sich mal antun. Aber ich ziehe zuerst, ja? Ja. Ich bin schon fertig, glaube ich. Fertig mit Sack. Fertig mit Sack mit fusseln. Sack schütteln. Im Sack knödeln. 1995. Ja, da weiß ich schon, was es dann gibt. Klasse, da freue ich mich drauf. Ich glaube, ich habe auch 95. Ich habe ein Herz gesehen. Nee, mein Geburtsdatum, 1994. 94, ja, das wird ja nächstes Mal eine 90er-Jahre-Sendung, das ist ja schön. Ja. Ja, super. Dann haben wir das ja für diese Sendung schon ganz gut weggerockt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Nein? Dann sollten wir die Sendung beenden. Das ist, glaube ich, das Beste, wenn wir es beenden. Wir sollten das beenden, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Wurstringe auf Knöpfe. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Hallo und herzlich willkommen bei Nerd und Nerd, die Gewinnspielshow ja, im ZDF. Das hier ist nicht Nerd und Nerd. Hä? Wir sind ja hier nicht bei Nerd und Nerd. Ups. Klappe die zweite. Gut. Hi. Das klappt nicht, wenn ich das mache. Nein. Wie sagst du das denn immer? Was? Wie viele Podcasts hast du schon mitgemacht, dass du nicht weißt, wie man eine Sendung anmoderiert? Ein. What? Wir haben schon zwei alleine aufgenommen. Nein. Ich war bei noch Podcast dabei, aber ich dachte, ich wollte nur sagen, was du sagst zu diesem Podcast. Der. Wie heißt denn dieser Podcast, den ich Kinderstunde. Auch Ach. Herzlich willkommen bei der Kinderstunde. Ja. Okay. Herzlich willkommen bei Kinderstunde. Der Podcast für Sie und ihn. Tatütata. Der Tobi ist da. Ich bin manchmal so müde. Bei uns in Deutschland startete die Dinos. Nee, warte, da muss ja starteten die Dinos. Naja, startete die Serie die Dinos. Oder starteten die Dinos. Startete die Serie die Dinos. Okay. Wir haben 22 Stunden. auf dem Aufnahmegerät vielleicht, aber nicht in meinen Nerven.